Kette, dann Kette. In den Club zerre deine Bitch auf Toilette und ficke deinen arroganten Blick aus der Fresse. Du holst dir mein Album und sagst, ich bin der Beste. Doch ich dreh mit deiner Mutter Porn-Tapes. Komm in deine Villa mit der Basic, gebe deine Body-Punches, alle deine Rippen zerbersten wie Cornflakes. Keiner dieser Rapper kann so viele Bitches zu derselben Zeit in 10 Städten. Da bedeutet, dass die Weiber irgendwann checken, was abgeht. Geh dich aber alleine in deiner City, Ticker 7 oder 8 Babes, was geht? Und ich mache Business und Ticker da die Slut Sage. Rolle deine City rein, im Silber den Max. Mache deine Lady, die du liebst, und deine Ex. Sie vergöttert meine Body, geht ich baller mir das Flex. Aber dann noch mit der Note, Ticker 7 Stunden Sex. Alle G's in deiner Tor, bis in mein Wort ist hier gesetzt. Geh dich komme mit der goldenen Kette, baller die Wolle wieder voll in deine Fresse, bis am Ende der versteckt. Rapper wolle gerne eine Kollabo, kommen an und call da den Weg am Handy, leider ist immer besetzt. Denn ich habe keine Zeit für diese Penner, Kid. Ich mache lieber Business in Holland, habe kiloweise Bap. In dem Kofferraum und Rolle bei dir Zoll, ich mache Money mit der Ware, Motherfucker, komm mir nicht mit deinen Rap. Ich habe leider keine Nerven für deine super tollen Tracks. Deutscher Rap ist eine Bitch und ich versorge sie mit Drag. Mache mit der Note Cash. Und es wird immer mehr wie von allein, Kid. Ich habe den Lauf wie meine Tag. Gebe keine Fick auf deine Gang, und meine Zucker, meine Gun, baller die Kugel in den Netto, du verreckst. Ich spanne meine Muskeln an und erzeuge damit deine Mondfinsternis. Rapper baller Steroide, mache dann auf harte Bodybuilder, doch blicken zu Boden, wenn sie Kollege trifft. Und ich gebe keine Fick auf deine Double Time Flows. Ich versichere deine Mama, das Coke. Sie kann nicht bezahlen, denn die Bitch hat keine Kohle, gar keine Dinge, ich lasse nur vor der Kamera blown. Und du siehst im Internet wie deine Rap-Idole, gerne auf Uber-G mit Tasche voller Money machen. Aber kleine Insider-Info, die meisten dieser Penner sind in ihrem Barrenleben gerade zu broke. Ja, alle die gehen Karren in den Clips und nur geliehen, die Bitches haben nicht mal Führerschein, das ist alles nur Show. Der einzige, der real geblieben ist, in diesem Bait voller Versager, Bitches, Kohle, gerne, der Rest ist alles Host. Und du weißt, ich könnte, wenn ich will, alle die sogenannten Rapper-Karrieren in diesem Land oder Probleme zerficken mit deinem einzigen Track, aber dafür bin ich leider viel zu busy mit anderen Sachen, wie zum Beispiel ihre Mütter ficken. Nachdem diese Bitches meine Villa sauber machen, mir dann lieber vor den Nacken massieren und dann auf alle Viere gehen mit Augen, die vor der glänzen wie der Mond oder die Felge deine Bands voller Chrom. Komm mit dem Mund, ich halte die Tracker, deine Netze, deine Trigger, Mutter ficken, du bist tot. Und alle deine Möbel in der Wohnung werden rot, wie die Augen deiner Mutter, wenn sie weint um ihren Sohn. Es ist der Boss, ich durchscheife den Maybach als Väter. Die meisten MCs haben keiner, da würde sie ficken, nur Crack-Schlampe, die stoße Chicks vor der Bettkante, die sie heiraten würden.